Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 33 bis 34. Lasst euch von Leuten, die so etwas sagen, nicht verführen, denn schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Kommt zur Vernunft und hört auf zu sündigen, denn zu eurer Schande muss ich sagen, dass einige von euch Gott überhaupt nicht kennen. Gott segne dieses Wort. Deine Gesellschaft. Was ist denn hier nun los? Was schreibt uns der Paulus, dass wir, wer sind diese Leute, die uns, so, was sagen diese Leute, die uns verführen wollen? Sagen im Kontext hier, sind es Leute, die sagen oder feststellen, dass es keine Auferstehung von den Toten gibt und deswegen, dass wir feiern sollen heute, denn nach dem Motto, lasst uns heute feiern und uns betrinken, denn morgen sterben wir. Und das ist völlig falsch, denn mit Jesus Christus haben wir die Auferstehung und dadurch auch bestätigt. Und Paulus warnt die Korinther davor, sich von Leuten verführen zu lassen, die in Beziehung mit ihnen stehen und ihnen einfach falsche Aussagen machen und andere verführen. So, wie lässt sich das denn heute nun auf uns, unsere Situation aufschreiben? Also, deine Gesellschaft oder unsere Gesellschaft heißt einfach, die Beziehungen, in denen wir uns befinden, also Freunde, Nachbarn, Geschäftsbeziehungen, Familie auch, ja, das sind ganz, ganz wichtige, einflussgebende Dinge, die uns entweder zum Kreuz hinführen, also zu unserem Herrn Jesus Christus hinführen, jede Beziehung, oder vom Kreuze weg. Und wenn sie uns wegführen vom Kreuz, dann müssen wir uns fragen, bin ich hier in der richtigen Gesellschaft? Denn eine Beziehung, wenn ich eine Beziehung habe mit jemandem, der ein Glaubensbruder oder eine Glaubensschwester ist, die werden dann auf jeden Fall nicht nur sagen, dass sie Christen sind, sondern sie kümmern sich auch um uns. Also das heißt, das geht also hin und her. Also, und wir kümmern uns um sie und wir beten füreinander und wir sind füreinander da, weil wir alle wissen, dass wir eines Tages vor unserem Herrgott stehen, unserem Jesus Christus, und dann eine Aussage machen werden. Und wir können dann nicht, haben keine zweite Chance. Er wird uns zurechten. Christus wird uns zur Rechenschaft ziehen. Weder für gut oder für böse. Und so ist eben hier im letzten Vers ganz wichtig zu sehen, dass nicht alle Leute, die in die Kirche gehen, sind auch Leute, die auch an Jesus Christus glauben. Das ist so, das müssen wir uns auch mal zu Gemüte führen. Aber wie gesagt, Christus sagt uns auch, an den Werken werdet ihr sie erkennen. Und da hilft uns also der Heilige Geist im Gebet zu entscheiden, ob das nun eine gute Beziehung ist oder nicht. Wenn eine Beziehung uns in irgendeiner Weise vom Kreuze wegführt, dann müssen wir ernsthaft überlegen, ob das Sinn macht, diese Beziehung weiterzuführen oder uns zu distanzieren. Und da hilft uns auch unser Jesus Christus. Und es lohnt sich, diesen Brief, diesen Korintherbrief hier auch nochmal durchzulesen. Denn Paulus hat noch viel, viel mehr hier zu sagen. Nicht nur zu Glaubensgemeinden, aber überhaupt zu unseren Beziehungen. Und das ist eben die Gesellschaft, mit der wir uns umgeben und die Welt und die Lüge der Welt und die Unwahrheit der Welt ist so viele verschiedene Wege, also ein Getränk oder ein Bier oder was wird uns nicht umbringen oder es ist ja nur ein Film, ein Spielfilm oder was. Nee. Da ist viel, viel mehr dahinter und wenn euch in eurem Bauch da irgendwas schwer liegt, wenn ihr sowas hört, dann ist da was nicht in Ordnung. Das ist nicht ganz koscher. Und da müsst ihr dann einfach ins Gebet gehen und unseren Herrn Jesus Christus fragen, ob das denn überhaupt eine richtige Beziehung ist. Und er hilft uns dann. Lieber Jesus, wir danken dir für die Wahrheit hier von Paulus, der uns hier schreibt, dass wir uns nicht verführen lassen sollen von Leuten, die schlechten Umgang für uns sind. Oftmals, manchmal vielleicht sogar in Glaubensgemeinden sind und aber gar keine Beziehung zu Christus haben. Da hilft uns dann durch den Heiligen Geist, in Gebet zu dir zu kommen und dann zu entscheiden, ob das nun der richtige Umgang ist mit uns oder nicht. Und du hilfst uns da. Und wir danken dir, Jesus Christus, für dein Wort hier und diese Wahrheit, die sehr, sehr wichtig ist in unserem täglichen Leben und in unserem praktischen Dasein. Wir danken dir, Jesus, und beten in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.